Offenbarung Kapitel 12. Und es erschien ein Großzeichen im Himmel, ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie und war in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt. Und es erschien ein ander Zeichen im Himmel und siehe ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner, und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle Heiden sollte weiden mit der eisernen Rute. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott und seinem Stuhl. Und das Weib entfloh in die Wüste, da sie hatte einen Ort bereitet von Gott, dass sie daselbst ernähret würde 1260 Tage. Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen. Und der Drache stritt und seine Engel, und siegeten nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführet, und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Und ich hörete eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich und die Macht unseres Gottes, seines Christus worden, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklaget Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses, und haben ihr Leben nicht geliebet bis an den Tod. Darum freuet euch, ihr Himmel, und die darinnen wohnen. Wehe denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und da der Drache sah, dass er verworfen war auf die Erde, verfolgete er das Weib, die das Kindlein geboren hatte. Und es wurden dem Weibe 2 Flügel gegeben, wie eines großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, da sie ernähret würde eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit vor dem Angesichte der Schlange. Und die Schlange schoss nach dem Weibe aus ihrem Mund ein Wasser wie ein Strom, dass er sie ersäufete. Aber die Erde half dem Weibe und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Munde schoss. Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Und ich trat an den Sand des Meeres,